abends noch im Park und dann Arm in Arm nach Haus gehen. So nerv mich bitte nicht und dann einfach wieder auflegen. Von zusammen die Türkei nachts packen und dann losfahren. So du fragst mich wieder ab, ich schlaf alleine auf dem Sofa. Und wir streiten bis die Stimme bricht. Ich hör dir zu, aber ich hör dich nicht. Du willst wissen, ob da noch was ist. Doch diese Worte finde ich nicht. Verdammt, was ist mit uns passiert? Sind wir wirklich zu Ende? Ich hab dich so geliebt und jetzt brauch ich wieder Kette. Ich werd für irgendjemand da und ich fühl mich wie das Letzte. Oh Mann, was haben wir bloß gemacht? Sind wir wirklich zu Ende? Wir beide im Wagen, wir streiten, ich rase, ich will mich vertragen, doch du willst mich schlagen. Dein Vater will uns trennen, weil wir Krieg haben. Ich hab nicht viel, trotzdem gehen wir beide in den Louis V Laden. Baby, ist es wie Karma, hast jeden, der dir nah war. Und jetzt bin ich auf Schnee wie ein Skifahrer. Ich lass dich warten und du fragst, ob ich noch heute komme. Ich steck seit ein paar Stunden in der Polizeikontrolle. Voll auf Drogen, zu viele Rauschmittel, kann nicht nach oben, hab keine Hausschlüssel. Ich seh dich hinter mir im Spiegelbild und du willst mich killen wie im Liebesfilm. Du weinst, es tut mir leid. Ja, ich weiß, ich bin wieder zu betrunken. Mir ist kalt, ich frier ein, ganz allein, doch ich warte auf dich hier unten. Verdammt, was ist mit uns passiert? Sind wir wirklich zu Ende? Ich hab dich so geliebt. Und jetzt hab ich wieder Kette. Ich steppe irgendjemand an und ich fühl mich wie das Letzte. Oh Mann, was haben wir bloß gemacht? Sind wir wirklich zu Ende? Und wir streiten, bis die Stimme bricht. Ich hör dir zu, aber ich hör dich nicht. Du willst wissen, ob da noch was ist. Doch diese Worte find ich nicht. Verdammt, was ist mit uns passiert? Sind wir wirklich zu Ende? Ich hab dich so geliebt.